Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Uxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Und wir müssen, bevor wir in die eigentliche Sendung kommen, aufgrund der aktuellen Ereignisse vielleicht ein, zwei Worte voranschicken, denn sonst könnte diese Folge sehr, sehr zynisch wirken und das möchten wir auf gar keinen Fall. Wir beziehen uns natürlich auf die schrecklichen Ereignisse, die sich in Japan zurzeit abspielen. Das schwere Erdbeben, der Tsunami, der Japan ja nahezu an vielen Stellen komplett zerstört hat und die ja Reaktorprobleme, Unfälle, vermutlich Kernschmelzen, die dort vorherrschen. Wir haben als Thema unserer Hauptsendung... Hallo, auch erst von mir zwischendurch. Genau. Ja, wir hatten schon, bevor diese schrecklichen Ereignisse in Erscheinung traten, das Thema Atlantis vorbereitet. Und aus verschiedenen Gründen können und wollen wir das jetzt auch so, denke ich, machen, wie wir das vorhatten. Nur wollten eben ein paar Worte vorausschicken, damit das nicht schief ankommt bei unseren Hörern. Denn eine Hochkultur, die plötzlich vom Meer verschluckt wird, könnte zynisch wirken. Aber wie Alexa schon sagt, wir waren sehr weit in der Vorbereitung, waren jetzt über das Wochenende gar nicht in Münster und es ist uns jetzt nicht möglich, ein neues Thema in der Kürze vorzubereiten. Wir wollen nochmal kurz darauf hinweisen, es gibt jetzt schon wieder einige völlig verrückte Verschwörungstheorien, was denn nur schuld gewesen sei an dem Erdbeben. Wir werden darauf verweisen, werden einen Link setzen. Das hatten wir schon im Forum von einem unserer User. Jetzt, ach Gott, habe ich nicht genug recherchiert, jetzt müsste ich mal gerade machen. Schauen, wer es uns eingestellt hat, damit da auch Ehre wem Ehre gebührt auftaucht. Ich klicke mir hier mal gerade im Forum. Mir schwant, es sei der Marco gewesen, der da was geschrieben hat. Genau, Marco aus dem Forum hat einen Post gemacht, Erdbeben in Japan. Da werden wir auch den Link nochmal weiter verlinken zur aktuellen Folge. Und da könnt ihr euch das immer durchlesen von Astrodikum Simplex, wo ein sehr schöner Beitrag dazu stattgefunden hat. Also ansonsten eben als Quellen lieber die Seite der GWUP oder den Blog Science Blogs oder vielmehr dort Astrodiktikum Simplex heranziehen, als sich von irgendeinem Geschwurbel blenden zu lassen. Ganz genau. Zwei Anmerkungen will ich noch gerade machen. Zum einen hat uns Arno noch eine E-Mail geschrieben aus dem Forum, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir das Wort Anarchie in der letzten Folge, als es um den schwarzen Tod ging, falsch benutzt haben. Und er hat völlig recht, wir haben natürlich gemeint, und ich zitiere hier mal gerade das, was wir gemeint haben, ein Zustand fehlender oder schwacher sozialer Normen, Regeln und Ordnung. Und der Begriff, der genau das beschreibt, ist eine Anomie und nicht eine Anarchie. Eine Anarchie wäre in dem Zusammenhang oder überhaupt generell eine Ordnung ohne Herrschaft. Genau, die Abwesenheit von Herrschaft. Mhm. Und das ist also mal ganz witzig. Der Wikipedia-Artikel zur Anomie weist darauf, dass das Wort Anarchie oft gleichbedeutend, aber falsch benutzt wird. Und da haben auch wir wieder das was dazugehört. Das passiert ganz schnell einmal, aber wir korrigieren das dann wenigstens. Genau, und vielen Dank, Arno, für den Hinweis, dass du uns darauf hingewiesen hast. Und was ich jetzt natürlich auflösen muss, ist das Audiorätsel, das ich ins Forum gestellt hatte. Also ihr erinnert euch, ich hatte ja diese folgenden drei Sätze gesagt. Mähen, äbte, heu. Äbte, mähen, nie heu. Äbte, beten. Und ich werde jetzt mal versuchen, das ist schwierig, weil ich natürlich jetzt euch nicht sehe, aber ich versuche das einfach mal, euch den Kontext zu geben und hoffe, dass ihr dann irgendwann dazu kommt, zu verstehen, was ich sage. Also der erste Satz beginnt mit einem Verb, nämlich mähen. Denkt mal an Rasenmähen. Ja, also das ist das erste Wort, ist also das Verb mähen. Das zweite Wort ist der Plural des Wortes Abts, also ein Kirchenbediensteter. Und das dritte Wort ist das Wort für getrocknetes Gras, also Heu. Somit würde der erste Satz, wenn ihr jetzt hoffentlich das nachvollziehen könnt, sein, mähen äbte Heu. Okay. Der zweite Satz beinhaltet die gleichen Wörter und verneint einfach nur die Aussage, indem das Wort nie von niemals dazwischen gesetzt wird. Äbte mähen nie Heu. Und der dritte Satz ist dann das Wort Äbte wieder im Kontext. Was machen Äbte primär? Sie sprechen mit ihrem Gott. Du kannst auch einfach sagen, die Äbte haben die lieben Mönche, die das Heu für sie mähen. Genau. Sie beten, die Äbte. Deswegen also Äbte beten. Ja, also. Wir wollen aber jetzt keine Diskussion über Ora et Labora, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Also ich sag nochmal die drei Sätze und wahrscheinlich dürftet ihr die jetzt schon längst verstanden haben. Mähen Äbte Heu, Äbte mähen nie Heu, Äbte beten. Arno hat übrigens in einer E-Mail noch eine sehr schöne Variante dieses Textes uns geschickt und das will ich auch nochmal gerade vorlesen. Das werdet ihr jetzt spontan verstehen. Er hat da so ein paar Worte getäuscht und dafür noch einen Satz eingefügt und das ist auch sehr schön. Damit könnt ihr dann Freunde, Verwandte oder auch sonst wen dann überraschen. Und zwar geht das dann so, statt Heu gibt's dann eben Klee. Mähen äbde Klee? Nee, äbde mähen nie Klee. Äbde beten? Mägde mähen Klee. Ist auch sehr schön. Und damit könnt ihr dann ja vielleicht mal auf einer nächsten Party ein paar Leute beeindrucken und die mal ein bisschen in der Luft zappeln lassen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle verstanden habt, was ich gesagt habe. Sollte dem nicht der Fall sein, dann schreibt mir einfach nochmal eine Mail an info@fuchsella.de und dann klären wir das dann nochmal auf. Ich würde es ungern einfach so ins Forum stellen, weil die Erfahrung zeigt, dass viele Leute mit einer großen Verzögerung die Folgen hören. Und denen wollen wir dann den Spaß nicht verderben, was die Auflösung dieses Rätsels ist. Ja, Alexander, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nach dieser sehr, sehr langen Einleitung erstmal zur Story der Woche, die, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was du mir gesagt hast, auch irgendwo in der Nähe von Griechenland spielt oder im griechischen... Ja, in der Ägäis auf jeden Fall. In der Ägäis auf alle Fälle. Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche behandelt diesmal das Thema Segelurlaub. Zwar geht es um einen sehr tragischen Segelurlaub von 12 jungen Leuten in der Ägäis. Diese jungen Leute kreuzten eben mit ihrer Segeljacht dort und irgendwann mal war ihnen während einer Flaute langweilig und sie beschlossen, schwimmen zu gehen. Es ist ja auch wunderschön da und einer nach dem anderen verließ das Schiff und schwamm dort in der Nähe des Schiffes und zuletzt ist auch der Steuermann ins Wasser gesprungen. Das Problem war nur, dass das Schiff damit verlassen war und dann auch abtrieb und leider sind alle 12 Personen ertrunken, also ein tragischer Unfall. Und auch eine mögliche Entstehungsgeschichte eines Geisterschiffs, denn das Schiff war dann nach wie vor verlassen und trieb dann eben ohne Besatzung über das Meer. Genau, und die hatten, glaube ich, auch vergessen, diese Einstiegsleiter, die man runterlassen kann. Genau, die man natürlich braucht, um wieder auf das Schiff zurückzukommen, hatte man vergessen. Und so konnte keiner von ihnen mehr auf das Schiff zurückgelangen. Sehr traurige Geschichte. Da wollen wir doch mal schauen, ob die Geschichte... wahr ist oder nicht. Thema der Woche. Ja, die heutige Folge beschäftigt sich, wie wir ja schon verraten haben, mit dem Thema Atlantis. So ganz hundertprozentig wohl ist uns bei dem Thema nicht, müssen wir sagen, aber wenn man das vernünftig beleuchtet und mal die aktuellen Geschehnisse vielleicht ganz davon unabhängig macht, dann denke ich, kann man dieses Thema schon besprechen. Wenn wir einmal so starten und sagen, was fällt uns denn heute ein, wenn wir Atlantis hören, dann müssen wir natürlich als allererstes mal sagen, das war eine super Zivilisation in grauer Vorzeit, während alle anderen Völker auf der Welt noch irgendwo auf den Bäumen gehockt haben, um es mal überspitzt zu formulieren. Hatten die Atlanter sagenhafte Errungenschaften und von dort aus ist auch die Zivilisation in die ganze Welt hinausgetragen worden. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was immer mitschwingt, wenn wir heute über Atlantis reden. Genau, und durch ein furchtbares Naturereignis soll dann dieser Stadtstaat, diese Kultur, dieser Kontinent, da werden wir nachher drauf eingehen, was denn genau Atlantis genau war, untergegangen sein und für immer verloren gegangen sein. Ja. Wir wollen vielleicht dieses Segment beginnen mit einer... oder mit den Theorien von Graham Hancock. Graham Hancock ist Engländer. Er wurde am 2. August 1950 in Edinburgh in Schottland geboren. Sag lieber Schotte. Oder er ist Schotte. Dann wäre er sauer. Du hast richtig, hast recht, er ist Schotte und er hat Soziologie studiert und hat also einige sehr interessante Thesen aufgestellt, die letztendlich auch in Atlantis münden, obwohl sie so direkt mit Atlantis nichts zu tun haben. Und vielleicht schildere ich mal ganz kurz, um was es genau geht. Also er ist mit seinem Kollegen, dem belgischen Autor Robert Bouval oder Robert Bouval, wie man ihn ausspricht, weiß ich jetzt gar nicht, als Belgier, Entwickler der Orion-Korrelation-Theorie, so würde ich sie jetzt spontan übersetzen aus dem Englischen. In dieser Theorie geht es um Folgendes, nämlich dass die drei Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau die Sterne im Gürtel des Orions, im Sternbild Orion abbilden. Da ist es ja so, dass die beiden helleren Sterne auf einer Diagonalen liegen und ein dritter Stern etwas versetzt dazu, ein bisschen kleiner und nicht ganz so hell versetzt ist. Und das bildet sozusagen diese drei Pyramiden auf dem Plateau auch ab. Und Hancock hat nun mit Hilfe eines Computerprogramms, das kann man inzwischen ja sogar auf dem Homecomputer machen, an die Sternbilder zurückgedreht und hat gerechnet, wann denn die beste Deckungsgleichheit erlangt wird. Und dabei dann herausgefunden, dass dies so um 10.500 Jahre bevor Christi Geburt der Fall ist. Mhm. Also da ist die beste Deckungsgleichheit zwischen diesen Pyramiden und den Sternbildern. Und im Gegensatz zu anderen, die ja auch behauptet haben, die Pyramiden seien viel älter und seien gar nicht nur 4.500 oder 4.000 Jahre alt, sagt er das nicht, sondern er sagt, die sind dann gebaut worden, wann sie gebaut worden sind. Und er sagt aber, dass bei dem Bau ist also ein uraltes Wissen wieder manifestiert und abgebildet worden. Und das ist für ihn der Beweis dafür, dass also die Ägypter Spross einer alten, hochzivilisierten Kultur war, die schon 10.500 Jahre vor Christi Geburt die Sterne genau abgebildet hat. Und dieses Wissen ist überliefert worden und in diesem monumentalen Bauwerk dann abgebildet worden. Strange. Für sich alleine genommen wäre das jetzt so, naja, eine Theorie, aber Graham Hancock findet ja weitere Belege für diese Thesen, nämlich dass die Tempelanlagen in Angkor Wat in Kambodscha, also insbesondere die größeren Tempelanlagen, also das größere Umfeld mit mehreren kleinen Tempeln, eben das Sternbild des Drachen abbilden. Und auch da findet er wieder heraus, dass da die beste Deckungsgleichheit mit dem Zeitraum 10.500 Jahre vor Christi Geburt sind. Und auch da sagt er also, dass selbst in Kambodscha wieder die Hochkultur natürlich die Dinge auch dann gebaut hat, wann sie gebaut worden sind, aber mit wieder dieser Manifestation dieses uralten Wissens. Und er schließt daraus, er hat noch einige weitere Thesen, die wir jetzt gar nicht ausführen, nämlich die Tatsache, dass also auch in Südamerika sondern Pyramiden gebaut worden sind, schließt er eben daraus, dass alle Zivilisationen aus der Welt aus einer Hochkultur entsprungen sind. Und er sagt mehrfach, er will nicht unbedingt Atlantis sagen, aber es muss ja eine Hochkultur gewesen sein, die diese... Er sagt gar nicht wirklich Atlantis. Ich habe eine Fernsehdokumentation mit ihm gesehen, da kokettiert er ein bisschen und sagt, ich sage ja gar nicht, dass es Atlantis ist, aber es muss eine Hochkultur gewesen sein mit immensem Wissen, und dieses Wissen ist weitervererbt worden. Und er spricht dann immer von so einem konservativen Weltbild und einer konservativen Geschichte sozusagen, die diese Hochkultur unterschlagen hat, und die Beweise seien eigentlich dafür erdrückend, dass es ein uraltes Wissen gegeben hat, eine Kultur, die vor 10.500 Jahren unfassbares Wissen schon angehäuft hatte. Es gibt ja auch neben Platon hunderte, wenn nicht tausende Berichte über Atlantis. Und ja, das nee, ist... Okay, ich jetzt, greife vor. Du greifst schon vor, genau. Also das sind die Thesen des Graham Hancock, und das klingt jetzt zunächst natürlich erstmal hochinteressant, und man sagt, Donnerwetter, da muss man mal nachforschen. Das ist ja schon erstaunlich, wenn das der Fall ist. Wir fangen vielleicht an der Stelle jetzt mal an, euch da so ein bisschen zu desillusionieren. Also natürlich ist es nicht so. Natürlich ist es so, dass jede Hochkultur, die es auf der Welt gibt, sich natürlich von alleine entwickelt hat. Also ganz kurz zusammengefasst sind die Pyramiden in Südamerika sowohl baulich als auch insbesondere von ihrer Bedeutung und das, wofür sie gebaut worden sind, komplett unterschiedlich von den Pyramiden in Ägypten. Das waren nämlich Gräber in Ägypten, und in Südamerika waren es Kultstätten, waren es Tempel. Ja. Mhm. Es macht auch einen großen Unterschied, ob ich jemals etwas... Eine Stufenpyramide baue oder etwas wie in Gizeh, was völlig glatte Seiten hat. Genau, oder hatte zumindest. Heute kann man da ja auch hochklettern, weil es schon leicht abgetragen ist, aber die waren mal ganz glatt. Das war nämlich das Besondere daran. Und zu den Sternbildern oder vielleicht ganz anders noch, also auch die Sprachentwicklung. Also wenn das eine Kultur wäre, gäbe es überhaupt keinen Grund, warum weltweit die Sprachen sich so unterschiedlich entwickelt haben und die Ägypter Hieroglyphen benutzt haben. Und es gab in Südamerika bei einigen der Stämmen so eine Art Knotenschrift, wo also Knoten in Seile gemacht wurden. Und das war die Schrift. Und damit konnte man wissen, was man überliefern konnte. Man konnte diese Seile lesen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn es also einen Vorgänger gäbe, der uns Wissen eingegeben hat. Ja. Und abschließend noch ganz kurz, um diese Geschichte mit den Sternen Wir sollten schon noch erwähnen, dass ähnliche Dinge auch von Charles Berlitz, unserem alten Freund, keine Sendung ohne Berlitz, postuliert wurden. Und dass natürlich, ob man jetzt sagt, eine antike Hochkultur, die einfach von der Geschichte unterschlagen wurde, hat uns die Zivilisation gebracht, oder die Außerirdischen waren es, wenn das wir dann ja bei Däniken sind, genau, dann greifen wir da natürlich eigentlich in dieselbe Schublade. Genau, und um das noch ganz kurz zu sagen, also die Übereinstimmung der Sterne ist natürlich so, dass man einfach nur bei den immens vielen Sternen und Sternbildern, die es so gibt am Himmel, natürlich erstmal sehr viele Kombinationsmöglichkeiten hat, was so abgebildet sein soll. Und wenn man dann noch die Zeit beliebig nach hinten und vorne drehen kann, findet man auch eine Deckungsgleichheit, wobei die gar nicht so groß ist, wie Hancock sie immer postuliert. Also er hatte Abweichungen drin. Und man könnte genauso gut, es ist ein Beispiel aus einer Doku, die wir gesehen haben, einige Punkte, nämlich die Bibliothek, den Central Park und andere Dinge nehmen in New York und könnte sagen, auch da ist also vor 10.500 Jahren ein Sternbild abgebildet worden. Also das ist alles so ein bisschen Hypothesen anlegen und nachher gucken, wie kriegen wir es passend. Ja, das passiert genau, wenn du erst eine Hypothese aufstellst und dir hinterher die Beweise so zurechtlegst, damit sie dann zu deiner Hypothese passen. Ganz genau. Was man auch noch dazu sagen muss, dass natürlich viele sich von solchen pseudowissenschaftlichen Ansätzen nicht abschrecken lassen, sondern die sagen dann aber, Moment, es gibt Forscher weltweit, die furchtbar unterwegs sind, um an den verschiedensten Stellen Atlantis wirklich nachzuweisen. Und da gibt es die besten Hinweise, dass wir sozusagen kurz davor stehen, das wahre Atlantis zu entdecken. Was sagen wir denn dazu? Wir sagen dazu, dass wir dazu, weiß ich gar nicht, wie viele Jahren, knapp 100 Jahren immer kurz davor stehen, Atlantis zu entdecken und irgendwie immer gerade, also gerade was gefunden, was ganz spannend ist. Und wir können jetzt zwei Dinge machen, Alexa. Vielleicht, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, zunächst mal über die Lokalisierung von Atlantis zu sprechen. Das wäre die eine Variante. Oder wir gucken uns erstmal an, was denn Plato, denn das ist ja das Entscheidende. Es gibt eigentlich nur eine historische Quelle, die überhaupt von Atlantis spricht und die uns Atlantis beschreibt. Auch das muss erstmal jedem klar sein. Es ist also nicht so, dass es in vielen Geschichten oder in vielen Überlieferungen Atlantis gegeben hat, sondern nein, es gab eine einzige Quelle, nämlich Platon, der in einem Dialog, er hat alle seine Werke im Prinzip in zwei Dialogen von Atlantis gesprochen hat. Und vielleicht, Alexa, das ist jetzt die Frage, ob wir zunächst auf die Suche nach Atlantis gehen oder vielleicht kurz die Quelle schildern. Was meinst du, Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Suche, weil den Text dann nachher noch ein bisschen... Da machen wir den Text am Ende, dann gehen wir zunächst mal auf die Suche nach Atlantis. Also, natürlich ist es so, dass weltweit die Leute Atlantis suchen möchten und nach der Beschreibung von Platon wird also suggeriert, dass Atlantis offensichtlich im Meer versunken sein soll. Gut. Und das ist, wie gesagt, die Stelle, bitte... Wer es jetzt zeitnah hört, Zynismus ist da nicht gemeint, sondern wir wollen einfach über das Thema reden. Also Atlantis soll untergegangen sein. Und es gibt jetzt verschiedene Dinge oder Orte auf der Welt, wo man sagen könnte, das ist Atlantis. Wir gehen mal ganz kurz historisch vor und wir gehen mal auf das Jahr 1492. Da ist nämlich Kolumbus auf seine Reise gegangen und fand plötzlich eine für ihn völlig unbekannte Welt mit merkwürdigen Bewohnern und da gab es schon die ersten, die geschrieben haben, er hat Atlantis gefunden oder das von Atlantis übergeblieben ist. Wir haben es ja immer gewusst, irgendwo hinter den Säulen des Herakles, also jenseits des Mittelmeeres, der Straße von Gibraltar, muss Atlantis sein. Und zunächst war es erstmal Amerika. Relativ schnell wurde deutlich, dass Amerika offensichtlich nicht Atlantis ist, sondern was anderes. Und aber das war so das erste Mal, wo man also gedacht hat, man hätte Atlantis gefunden. Wenn wir jetzt wirklich mal in die jüngere Moderne gehen, hat dann viele Schreiber gegeben, die darüber berichtet haben, ist also eine Sache ganz auffallend, die sogenannte Straße vom Bimini zum Beispiel. Genau, da haben nämlich ja Hobbyforscher, das war ein Ehepaar, vor der Ostküste der USA, eine Ansammlung von Steinquadern unter dem Meer gefunden beim Tauchen und sind davon ausgegangen, dass die eindeutig von Menschen geschaffen sind. Der Beweis steht noch heute aus. Genau, um das zu beschreiben, die Straße von Bimini, ich werde mal zusehen, dass ich da auch ein Bild fürs Forum finde, ist also mehrere Meter lang, muss man sagen. Sieht so ein bisschen aus der Luft aus wie so ein Hockeyschläger, so kann man sich das vorstellen. Und die Vermutung, die dahinter steckt, ist, dass also eine Art versunkene Kaianlage, Hafenanlage gewesen sein muss. Und das Besondere ist, dass es eben ja so 1 bis 2 Meter lange Segmente sind, Steine sind, die rechte Winkel aufweisen, an den Seiten ein bisschen abgerundet sind. Und das war für dieses Ehepaar, die dort getaucht sind, der Beweis dafür, das kann keine natürliche Felsformation sein oder sonst irgendetwas sein. Das muss von Menschen geschaffen sein. Und da war also die These, dass also da Atlantis liegen soll. Ist aber eigentlich vom Tisch, weil Geologen es nicht müde werden zu betonen, dass diese Strukturen natürlich entstanden sind. Genau, das sind Gezeitenstrukturen. Das heißt, wenn die Gezeiten immer wieder Sand verdichten und vor sich herschieben und hin und her abtragen bei den Gezeiten, dann entstehen solche auch rechtwinkligen Formationen. Also die Natur ist durchaus in der Lage, auch mal einen rechten Winkel zu erzeugen. Und ja, also das scheint also von Geologen ausgeschlossen zu sein, dass das wirklich eine künstliche Formation ist. Und insofern muss man davon ausgehen, dass es dort ein zufälliges Ereignis ist. Was da auch hinzukommt, wäre, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass also Platon in seiner Zeit auch von etwas gehört hat, was so weit weg vom Mittelmeer gewesen ist. Denn das war ja wirklich die andere Seite der Welt. Und da hat, glaube ich, noch niemand den Ozean überquert, um da hinzukommen. Das würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten wollen. Wir können ja mal weiter gucken. Was gibt's denn dann noch? Also ich glaube, die Helgoland-Theorie, die ist so schnell wieder verworfen worden. Die können wir, glaube ich, getrost außer Acht lassen. Genau. Wir können ja noch 1-2 Worte sagen zu einer Theorie, die gar nicht so unspannend klingt. Nämlich, dass wir es zu tun haben mit den verschütteten Überresten einer minoischen Siedlung auf der Insel Santorin. Genau. Diese Insel, der antike Name ist Thera, ist tatsächlich durch einen Vulkanausbruch stark zerstört worden und eben auch durch eine Flutwelle. Wir sprechen da allerdings von einer Zeit um 1600 vor Christi und nicht ungefähr 9000 vor Christi, wie es ja eigentlich in Platons Bericht der Fall wäre. Genau, das war nämlich die Beschreibung, dass also 9500 Jahre oder 9000 Jahre vor Christi Atlantis untergegangen sein soll. Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich die Insel, die fast rund war, Santorin, zu großen Teilen jetzt wirklich weg ist. Also die Insel hatte eben einen Vulkan in ihrer Mitte, der dann ausgebrochen ist und dann kollabiert ist. Und da ist jetzt einfach so ein kreisrunderer Ausschnitt. Auch da werde ich versuchen, nochmal ein Bild fürs Forum zu haben, dass ihr euch das anschauen könnt. Und sehr vielversprechend dafür. Also Der viel zitierte Stierkult, der werden wir nachher auch nochmal vielleicht kurz anreißen im Text, erscheint, das heißt in diesen Dialogen. Und der natürlich auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel Vasen und ähnliche Fundstücke von der Insel Santorin anschaut, dort wiederkehrt. Das wäre also eine Parallele. Der große Knackpunkt ist die zeitliche Verschiebung. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, die minoische Kultur war natürlich eine Hochkultur und das Ereignis auf Santorin wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass südlich davon auf einer der Inseln auch eine weitere minoische Stadt dann in dem Fall tatsächlich auch durch einen Tsunami zerstört worden ist. Ja. Und wobei man jetzt inzwischen nach neuesten Forschungsergebnissen eher der Meinung ist, dass der Niedergang der minoischen Kultur weitaus länger gedauert hat. Das heißt also, die Zerstörung nicht so plötzlich eingetreten ist, wie man es eigentlich annehmen müsste. Was dann auch wieder einem plötzlichen Ereignis widersprechen würde. Genau. Du hast die Helgoland-Theorie gerade so ein bisschen an die Seite gewischt. Ich will ganz kurz darauf eingehen. Das war natürlich eine Theorie aus dem Dritten Reich. Die Nazis hatten also immer gedacht, dass... Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber gut erwähnen müssen wir es. Man sollte es vielleicht erwähnen, eben die Theorie, dass also in der Nordsee Atlantis gelegen hat und das Perfide dabei ist, nämlich deswegen will ich das noch gerade erwähnen, was auch diese Suche nach einer alten Kultur sein kann, ist, dass die Nazis sozusagen den arischen Volksstamm als Nachfolger der Atlanta gesehen hat. Und es gab durchaus gut finanzierte Forschungsreisen der Nazis in der ganzen Welt, die also die Überbleibsel von Atlantis und den Beweis dafür finden sollten, dass die Arier, die Nazis, die Nachfahren der Atlanta sind und somit diesen unsere Herrenrasse diesen Dünkel von Herrenrasse dann auch nochmal insofern sozusagen archäologisch belegen konnten, dass sie eben das sind. Und das ist natürlich ganz furchtbar schrecklich, aber man sollte es mit Sicherheit erwähnen, auch mal zu zeigen, dass so etwas missbraucht werden kann. Dass sowas auch missbraucht werden kann und auch nicht unbedingt immer so ganz trivial und harmlos ist. Also die Suche nach Atlantis, das sollten wir nochmal erwähnt haben. Ganz interessanter Punkt. Wir können leider nicht alle Theorien so ausführlich behandeln, weil es wirklich unzählige gibt. Finde ich die Flutung des Schwarzmeerbeckens, die jetzt seit den 1990er Jahren immer wieder angeführt wird, Da sind auch zwei deutsche Autoren namens Schoppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Vater und Sohn sind. Auf jeden Fall sind die an der Uni Hamburg tätig, allerdings nicht als Altphilologen oder Archäologen. Die haben sich an diese Theorie drangehängt sozusagen und haben da auch 2004 dazu veröffentlicht. Und die gehen eben davon aus, dass man sozusagen vom Mittelmeer aus gesehen nicht Richtung Atlantik gucken sollte, wenn man Atlantis suchen möchte, sondern in die genau andere Richtung, nämlich Richtung Schwarzes Meer. Und in dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass das Schwarze Meer ein Süßwassersee gewesen ist, der dann irgendwann einmal geflutet worden ist, beziehungsweise es ist ein Durchbruch geschaffen worden, nämlich das, was wir heute als Bosporus kennen. Und das muss so ungefähr um 5600 vor Christi Geburt gewesen sein. Und das muss eine Katastrophe ohnegleichen gewesen sein. In dem Zusammenhang spielt auch der Sintflutmythos eine Rolle. Und die beiden sagen eben, Siegfried und Christian Schoppe, dass die Sintflut und der Untergang Atlantis sozusagen einhergehen, dass das ja so zwei Mythen und derselbe Ursprung ist, wenn man so möchte. Und ganz wichtiger Punkt, wer das detailliert nachlesen will, der kann das gerne in unserer Quelle tun, die wir auch im Forum angeben. Sie sagen eben auch, dass die Tatsache, dass wir Atlantis immer als Insel sehen, ein reiner Interpretationsfehler ist, weil ja auch Platons Bericht sozusagen unzählige Male wieder hin und rück und hin und her übersetzt worden ist und da sozusagen das falsche Wissen weitergegeben wurde. Kann man mal drüber reden. Die Frage ist jetzt, hat das Ganze Hand und Fuß? Vieles spricht dafür, aber das finde ich, was man an all diesen Lokalisationsversuchen merkt, ist, dass alles nie hundertprozentig passt. Vieles passt, was natürlich auch eine Qualität von Platons Bericht ist, beziehungsweise der Erzählung, die dort in den Dialogen Eingang gefunden hat. Das heißt also, es hat eine gewisse Allgemeingültigkeit, die uns egal in welcher Zeit, immer sehr anspricht. Genau. Aber wenn man versucht, konkret den Dingen auf den Grund zu gehen, dann stößt man immer an Grenzen und an viele Dinge, wo es eben dann auf einmal nicht mehr passt. Genau, also es gibt natürlich noch viel weitere führende Thesen. Es gibt offensichtlich auf Malta einige Tempel einer Hochkultur, die man noch gar nicht wirklich zuordnen kann, wo gesagt wird, das könnte Atlantis gewesen sein. Und dann, um mal von so archäologischen Besonderheiten und Funden mal wegzugehen, gibt es einfach Leute, die sagen, zwischen der Europa, Afrika und Amerika hat es einfach nochmal einen riesen Kontinent gegeben, der jetzt einfach nicht mehr da ist. Und ohne Beleg, aber den werden wir schon irgendwann finden. Aber das hat es mit Sicherheit mal gegeben. Und das zeigt also, dass also immer wieder Ansätze da sind, Atlantis zu finden. Es gibt auch Leute, weil du schon sagst, es muss nicht unbedingt eine Insel gewesen sein, die sagen, die südamerikanischen Hochkulturen waren in der Tat Atlantis, ja, und weil sie auch in ihrer Fremdartigkeit, auch der Darstellung auf den Tempeln der Mayas und Inkas zum Beispiel, für die damaligen Conquistadores, die da angekommen sind, auch das eine These, wo dann gesagt wurde, das sind sie gewesen. Aber all das ist natürlich alles nicht haltbar. Und wir müssen, glaube ich, jetzt an dieser Stelle vielleicht mal gucken, was wollte Platon eigentlich bezwecken mit der ganzen Geschichte? Und worum geht es eigentlich? Und was hat Platon eigentlich gesagt? Ja, also was hat der einzige Mensch, der sozusagen aus Anführungsstrichen erster Hand über Atlantis gesprochen hat, was hat er denn nur erzählt? Und was war denn nun Atlantis, Alexander? Also ich möchte ganz gerne mal, weil mir das wirklich wichtig ist, den Zweck der ganzen Geschichte vorausschicken. Es geht ihm schlicht und ergreifend darum, in diesen Dialogen eine Theorie zu veranschaulichen. Und es wird an mehreren Stellen erwähnt, dass man da sozusagen einen Staat erdichtet, und das ist nicht ganz unüblich in solchen Texten, der einzig und allein dazu dient, bestimmte Argumente zu veranschaulichen. Viele haben immer gesagt, ja, aber diese ganzen Details, die er geschildert hat, die hätten noch gar nicht sein müssen. Um das Ganze wirklich lebendig und nachvollziehbar zu gestalten, musste es sehr wohl sein. Das heißt also, er hat einen Staat entworfen und hat daran eine Theorie entwickelt und hat hinterher diesen Staat eben wieder untergehen lassen, ebenfalls um ein Argument einfach in diesen Dialogen zu unterstützen. Zunächst einmal muss man vorausschicken, dass er diese Theorie sozusagen indirekt entwickelt in den Dialogen. Er lässt den athenischen Staatsmann Solon auftreten, der in Ägypten, in Sais, nämlich von einem ägyptischen Priester, einen Bericht dieser ja urzeitlichen Katastrophe findet und gibt diesen Bericht sozusagen wieder. Im Timaios-Dialog erfahren wir, dass die Insel jenseits der Säulen des Herakles liegt. Das ist gemeinhin jenseits des Mittelmeers, genau. Wie man heute annimmt. Also Säulen des Herakles war dann... Genau, der Eingang im Prinzip. Genau, die Straße von Gibraltar sozusagen. Wenn man so will, genau. Und dass diese Insel während einer einzigen schlimmen Nacht und einem einzigen schlimmen Tag unterging. Und im Kritias-Dialog wird das Ganze dann wunderbar ausformuliert. Ich kann das jetzt leider nicht ganz en Detail wiedergeben, aber es wird ganz genau entwickelt, wie sich die Königsherrschaft in Atlantis zugetragen und entwickelt hat, dass das Ganze in 10 Teile aufgeteilt ist, dass die Insel aus oder die Burganlage aus konzentrischen Ringen besteht, dass in der Mitte sich so eine Art Akropolis erhebt und dass das Ganze von wunderbaren Tieren bevölkert ist, dass es sich um eine sehr, sehr reiche Insel handelt und vor allen Dingen, dass diese Insel oder das Inselreich von einem sehr, sehr starken Expansionsdrang beflügelt ist. Genau. Und versucht, die übrigen umhergelegenen Staaten zu unterjochen. Und das Ganze geschieht einzig und allein deswegen, um Solon klarzumachen, dass seine Vorfahren sozusagen in der Lage gewesen sind, diese Kriegsmacht, dieses streitbare Volk sozusagen, zurückzuschlagen. Mhm. Dass also die Vorfahren der Griechen, die... wenn man so viel Platon selber erlebt, dass das jetzige Volk sozusagen Vorfahren hatte, was in der Lage war, eine solche Kriegsmacht zurückzuschlagen. Ja, genau. Also er spricht ja von sowas wie dem Ur-Athen oder genau. Sowas. Und das war vor 9.500 Jahren. Das ist ja auch noch ganz bedeutend davon. Also es ist lange, lange her, dass das passiert ist. Er beschreibt, wie gesagt, du hast es schon gesagt, 3 konzentrische Kreise, durchbrochen von Wasseranlagen. Also quasi das der Tempelberg in der Mitte und dann 3 Kreise mit Wasser und Erde. Hochtechnisiert für die damalige Zeit. Es soll Elefanten gegeben haben, die dort gegrast haben. Und er spricht von einem merkwürdigen Metall, ganz selten, dem Orichalkum, glaube ich, so heißt es, was also auch nur auf Atlantis vorkam. Und all das beschreibt also Platon. Das klingt natürlich alles sehr, sehr, sehr fantastisch. Und er versucht diesen... Beschreibung oder er setzt diese Beschreibung in die Realität, indem er sagt, dass die Ägypter das ja Solon so erzählt hätten. Mhm. Und das Problem natürlich dabei ist, man muss das auch nochmal sagen, es ist jetzt keine Geschichte, also kein Reisebericht, sondern ein Dialog. Und in diesem Dialog erzählen sich 2 Menschen diese Fakten sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass Platon letztendlich einen Reisebericht geschrieben hätte. Genau. Und das Ganze ist, wie schon erwähnt, streng zweckgebunden. Das heißt also, es wird zwar ein sehr lebendiger und wunderbarer und detailreicher Stadtstaat Atlantis entworfen, das Ganze aber eigentlich nur, um Solon sozusagen eine Lehre zu erteilen und daran eigentlich eher Dinge zu entwickeln, die für das Ur-Athen beziehungsweise für das Athen von Platons Zeit selber wichtig gewesen sind. Genau. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, Atlantis sollte gar nie existieren, sondern es war einfach nur ein Mittel in einem philosophischen Dialog, in einem Text, ein Gedankenspiel anzuregen. Man muss noch einwerfen, es gibt tatsächlich auch Textpassagen, in denen ein Wahrheitsanspruch zum Ausdruck kommt. Das finde ich aber aus zweierlei Gründen nicht weiter ungewöhnlich. Wenn man einen sagenhaften Ursprung Atlantis zugrunde legt, Sagen haben immer einen Wahrheitsanspruch, dann war es wichtig für Platon, wenn das Ganze als Allegorie, als politische Allegorie geplant ist, auch diesen Wahrheitsanspruch geltend zu machen, denn nur dann kann das Beispiel, was er entwickelt, wirklich funktionieren. Und man muss unter Umständen unterscheiden zwischen einer dichterischen, philosophischen Wahrheit und einer historischen Wahrheit. Genau, genau. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, warum beschäftigt uns dieser Mythos von Atlantis immer noch und warum wollen wir Atlantis immer noch finden? Und da ist natürlich wieder mit Sicherheit das drin, was in uns allen steckt. Natürlich sind wir alle fasziniert von einer Hochkultur, von der Idee, dass vor 12.000 Jahren schon eine Bevölkerungsschicht oder ein Staat existiert hat, in dem es Flug Geräte gab. Wobei da in Platons Bericht natürlich nicht in der geringsten Weise davon die Rede ist. Nein, aber es wurde natürlich dann so extrapoliert, wenn er sagt, eine Hochkultur. Mhm. Also etwas, was uns überlegen ist. Und vielleicht, um das auch nochmal zu relativieren, wenn man von einer Hochkultur und den Errungenschaften spricht, wir sind noch ein bisschen geflasht von den Eindrücken. Wir waren am Wochenende in Berlin und waren dort im Pergamon-Museum und haben uns dort auch den Pergamon-Altar mal angeschaut. Und wenn man sich das anschaut und sich das mal so einen Moment auf sich wirken lässt, so ein monumentaler Bau, der wirkt auch heute noch so. Und ich glaube, es ist so eine Misskonzeption, die man hat, zu sagen, dass vor 2000 Jahren die Menschen, wenn man mal ans antike Griechenland denkt, primitiv waren oder dumm waren oder handwerklich nicht geschickt waren. Das ist, glaube ich, wirklich ein Trugschluss, den man nicht aufsetzen sollte, sondern das waren schon Hochkulturen und die Menschen damals, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, waren damals genauso intelligent oder unintelligent, wie wir das heute waren. Die Entwicklungszeit, die technologische, die jetzt dazwischen liegt, diese gesamte elektronische Revolution, die wir haben, die es auch ermöglicht, uns jetzt zu hören, das ist eine neue Komponente. Aber das handwerkliche Geschick, das künstlerische Geschick war damals genauso vorhanden, wie es heute ist, vielleicht sogar in ein, zwei Punkten mehr als heute. Und das darf man nicht unterschätzen. Und deshalb diese Hochkultur, das war damals schon auch mit den realen Kulturen da. Man muss da nicht irgendwas Überhöhtes noch suchen und sagen, da muss noch mehr gewesen sein. Das war wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr viel. Also das heißt, wenn wir uns darauf einigen, dass das Ganze mehr oder weniger eine sprachliche Figur ist, dann würde ich ganz gerne abschließend noch zwei Dinge erwähnen. Wenn man schon, und jeder Autor, der etwas entwickelt, eine Geschichte entwickelt, hat ja bewusst oder unbewusst gewisse Inspirationen im Hintergrund. Wenn man da schon irgendetwas annehmen möchte, muss man annehmen, dass Platon unter Umständen durch den Untergang von Hedike, den er selber quasi oder der zu seiner Lebenszeit geschehen ist, inspiriert worden ist. Das war tatsächlich eine Stadt, die durch eine furchtbare Katastrophe in sehr, sehr kurzer Zeit dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und das ist ein Bericht, der sicherlich in ihm in irgendeiner Form nachgewirkt hat. Ist ein bisschen unspektakulär und unpopulär, diese Erklärung heranzuziehen. Aber wenn man es dann schon irgendwie machen will, könnte man sich unter Umständen eher auf so eine Beeinflussung verlassen, als dass man wirklich annimmt, dass um 9000 vor Christi Hochkulturen sozusagen Ableger in die ganze Welt verschickt haben. Und als allerletztes zur Absichtserklärung Platons, er ist tatsächlich auch an den Hof Dionysos des Ersten gereist und hat dort versucht, mäßigend einzuwirken auf diesen Alleinherrscher, auf diesen Tyrannen, wenn man so will, und hat sicherlich auch unter diesem Eindruck eine Staatsform beschrieben, die zunächst wunderbar und utopisch erscheint, dann aber durch eine überbordende Expansionsmacht letzten Endes gestraft wird und untergeht. Leider ist auch in der realen Welt sozusagen der Versuch, mäßigend einzuwirken, gescheitert, aber das spielt natürlich alles eine Rolle, wenn man jetzt diese Dialoge sich anschaut. Genau. Und vielleicht abschließend nochmal, weil es wahrscheinlich immer wieder Medienberichte geben wird, wo über Atlantis gesprochen wird. Es soll vor der japanischen Küste ja auch eine unterseeische geologische Formation sein, die offensichtlich nur von Menschen geschaffen worden sein, eine Art Pyramide, wo heute dann auch Geologen sagen, nee, das ist einfach auch wieder die Natur, die da diese Strukturen geschaffen hat. Wenn so eine Meldung kommt, macht euch die Mühe, mal herauszufinden oder versucht herauszufinden, wer sind denn die Forscher und Entdecker? Mhm. Sind das Geologen? Sind das zumindest Archäologen? Mhm. Oder wo kommen sie her? Oder sind es dann doch nur Highschool-Lehrer aus Amerika, die in ihrem Tauchurlaub gerade mal was entdeckt haben? Weil das würde ich gar nicht mal sagen. Aber das sind, also was wirklich auffällt, ist, dass die Altphilologen und Geschichtsforscher sich aus dieser ganzen Debatte total ausgeklinkt haben im Prinzip. Also unter diesen Forschern herrscht eigentlich Konsens, dass das Ganze nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern eine sprachliche Figur ist. Und insofern sind es tatsächlich Hobbyforscher, wie du schon sagtest, die dem Ganzen versuchen, immer noch und an allen möglichen Stellen auf den Grund zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Also es ist damit zu rechnen, dass Atlantis niemals existiert hat. Aber uns weiter inspiriert. Insofern kann man es auch niemals finden, aber es wird uns natürlich immer weiter inspirieren. Und ich habe mit großer Begeisterung damals das Lucasfilm Adventure gespielt für alle Älteren unter euch in Indiana Jones 4, Jones, genau. Wo es ja um die Suche nach Atlantis geht und fand das ganz toll und fand das eine super Story und war fast ein bisschen enttäuscht, dass es dann um die Kristallschädel, auch eine tolle Folge von Huxley da übrigens bei bei der Gelegenheit ging und nicht um die Suche nach Atlantis, so wie in dem Computerspiel damals. Aber ist nicht, war nicht, wird nicht sein. Es ging um einen philosophischen Dialog, um eine philosophische Darstellung eines Sachverhaltes. Und damit müssen wir es bescheiden und sagen, Atlantis hat es nur als Stilmittel, als Bild in den Schriften von Platon gegeben und niemals als real existierenden Staat auf diesem unserem Planeten. Das können wir so sagen, ja, Alexander. Ja, gutes Schlusswort. Wenn es doch gefunden wird, korrigieren wir uns. Machen wir die $1 Million Challenge oder was? Nee, aber dann korrigieren wir uns und haben eine super neue Sendung fürs nächste Mal. Also insofern, aber nach derzeitigem Stand müssen wir davon ausgehen, dass es so ist. Ja, nicht. Genau. Ja, dann lösen wir jetzt noch schnell auf, ob die Badenden in der Ägäis tatsächlich verschollen gegangen sind. Die Auflösung. Gibt es in der oder gab es in der Ägäis wirklich ein Geisterschiff, das durch das Verschwinden von 12 jungen Leuten im Segelurlaub zustande gekommen ist? In dieser Form nicht. Ich habe da einen Klassiker der modernen Sagen aus einem der Bücher von Rolf Wilhelm Bredenich zitiert, und zwar die Maus im Jumbojet. Und dort kann das jeder nachlesen, was natürlich nicht heißen soll, dass es Segelunfälle vielleicht auch in dieser Art niemals gegeben hat. Es ist auf jeden Fall so, dass in Lehrbüchern und auch in Kursen zum Segeln eindringlich darauf hingewiesen wird, wie gefährlich das ist, auf hoher See das Schiff zu verlassen und was man dabei beachten muss, wenn man das tut. Aber diese konkrete Geschichte ist tatsächlich eine moderne Sage. Das ist also nochmal so eine Erinnerung an Open Water, die da vielleicht auch so in die Schiene geht. Also insofern auch diese Geschichte nicht wahr, nicht nur ein Ehepaar, also beziehungsweise das war eine wahre Geschichte, aber dieser ganze Segelausflug mit dem Geisterschiff war natürlich nicht wahr. So eher nicht. Ja, so endet dann wieder eine Huxilla-Folge, eine Huxilla-Woche. Vielen Dank nochmal für die wirklich zahlreichen E-Mails, die uns wieder erreicht haben. Es gibt im Forum auch eigentlich schon das Thema der nächsten Woche. Wir haben diesmal es irgendwie nicht geschafft zu teasen. Das Thema der nächsten Woche findet ihr schon im Forum. Da gibt's so einige Themen. Das ist jetzt nicht besonders. Naja, aber das ist vielleicht mal der. Nein, aber wer sich wirklich auf die Suche macht, der kann das da unter Umständen rausfinden. Genau, vielleicht nochmal ein Anreiz für den einen oder anderen, der bisher noch nicht in unserem Forum war, mal vorbeizuschauen. Es wird wirklich immer umfangreicher und wir geben uns auch sehr viel Mühe, an dem Forum weiterzuarbeiten und viele unserer Co-Autoren, die dort Dinge posten, das finden wir klasse, wir auch leider nicht mehr schaffen, immer alles zu kommentieren, was dort stattfindet. Viel machen ja unsere beiden Moderatoren auch, die das auch weiterführend machen, aber wir lesen da schon noch alles, was da im Forum drin ist, und ich bin völlig begeistert davon, das ist wirklich ein Umschlagplatz von interessanten Artikeln, Urban Legends, anderer Dinge geworden ist, und macht weiter so. Es ist wirklich eine große Freude für uns, das zu lesen, zu merken, dass wir nicht die Einzigen sind, die so verrückt sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, und das finden wir wunderbar. Und alle, die uns eine E-Mail geschrieben haben, vielen Dank. Ja. Wenn ihr das jetzt auch nochmal möchtet, kommt gleich im Abspann, aber ich sag's nochmal, info@huxilla.de, da könnt ihr uns erreichen und wir versuchen auch mal schnell zu antworten. Ihr könnt uns natürlich auf Twitter folgen, wenn ihr das gerne möchtet, mehr dazu auf unserer Homepage, und wer uns irgendwo bei einem Podcast-Forum oder sonst irgendwo runterlädt oder bei einer Podcast-Seite, wäre toll, wenn ihr uns da bewerten würdet, darüber würden wir uns auch mal freuen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir mal die Folge. Macht's gut, euch alles Gute und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de, und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch mal iTunes oder einer der